Deutschlandfunk Kultur Interview. Studio 9, der Tag heute mit Arne Semsrott. Er arbeitet auch für Transparency Deutschland, ist Netzjournalist, als solcher aber ohne Facebook-Account. Das haben wir gerade schon geklärt. Zumindest darüber können also keine Profildaten von Ihnen abgegriffen werden. 50 Millionen anderen schon, die wurden zwangsausgeloggt. Das bedeutet auch, dass die Betroffenen permanent angemeldet waren, obwohl sie gerade gar nicht aktiv auf ihrem Account gewesen sind. Ist das eine gewisse Sorglosigkeit eigentlich? Haben wir gar nicht so viel dazugelernt, wie vielleicht gehofft? Ja, ich glaube, das ist auch cleveres Design von Facebook, weil natürlich Facebook alles darauf setzt, dass man sich nicht ausloggt und die Plattform auch so gestaltet ist, dass man möglichst viele Neuigkeiten immer bekommt, um sich dann nicht auszuloggen. Und da gibt es natürlich ein klares geschäftliches Interesse dahinter, denn Facebook will gar nicht, dass man sich ausloggt, damit Facebook mitschauen kann, wo man denn noch so unterwegs ist im Internet und all das mitzulesen. Und insofern, ja, kann man sagen, dass entspricht auf jeden Fall Facebooks Idee dahin. Aber eigentlich wissen wir das ja oder die meisten von uns. Ist das dann vielleicht eine Frage von Alternativlosigkeit, dass wir nicht wissen, wo wir eigentlich hingehen sollen, wenn wir im Grunde vielleicht uns lieber von Facebook verabschieden würden, aber dann die Frage im Raum steht, naja, all unsere Freunde müssten das ja eigentlich auch tun, sonst sind wir bei einem anderen Dienstleister doch ziemlich einsam unterwegs. Ja, es ist sicherlich so, dass es keine vergleichbare Alternative zu Facebook zurzeit gibt. Also es gibt natürlich Versuche, also Mastodon zum Beispiel, aber da ist dann kaum jemand. Das ist dann das gute alternative Netzwerk. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung. Man muss auf jeden Fall deutlich mehr Druck auf Facebook ausüben und auch politischen Druck, dass zum Beispiel anders mit Daten umgegangen wird. Aber ich glaube, es ist auch genauso wichtig, Alternativen zu entwickeln, zum Beispiel Geld reinzustecken, vielleicht auch staatliches Geld in die Entwicklung von alternativen Plattformen. Jetzt, Sie sagt, man muss mehr politischen Druck ausüben. Der öffentliche Druck ist aber doch eigentlich mindestens genauso wichtig. Mit politischem Druck versuchen wir es ja doch durchaus schon eine Weile, unter anderem ein Jahr Netzwerkdurchsuchungsgesetz, das jetzt sich heute das in Kraft treten. Sind wir nicht so viel weitergekommen? Ich glaube, es ist jetzt erstmal zum einen eine Frage des öffentlichen Bewusstseins und da sind wir auf jeden Fall schon mal Schritt für Schritt ein bisschen weiter, aber es ist schon auch eher eine grundsätzliche Frage des Plattformkapitalismus, also der Frage, wie kann denn überhaupt so eine Plattform reguliert werden und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, das war ja ein erster kleiner Versuch, aber das war einer auf deutscher Ebene und ich glaube, da braucht man eher Herangehensweisen in Brüssel von Seiten der Europäischen Union. Sie sagten, wir müssten uns von diesem Netzkapitalismus verabschieden oder den näher betrachten. Sie halten es nicht für eine Illusion, dass es eine Plattform gibt, ähnlich von der Idee her vielleicht wie Facebook oder von dem Service, von dem her, was sie bietet, nicht von der Idee, weil die Idee ist ja, von Facebook möglichst viel Geld zu verdienen, eben eine Plattform, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, Geld zu verdienen, Gewinn zu machen? Das wäre die Frage, ob man vielleicht eine öffentlich-rechtliche Plattform hinsetzen will. Also solche Ideen, die kursieren ja schon bereits, zu sagen, ähnlich wie jetzt im Bereich des Rundfunks, machen wir auch im Bereich der sozialen Plattform einen Gegenentwurf. Ein Entwurf, in dem es nicht darum geht, besonders viel Geld zu verdienen und besonders viele Daten zu sammeln, sondern eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen sich vernetzen können. Sind Sie optimistisch, dass das gelingen könnte? Ich höre nicht so ganz, dass Sie das im Brustton der Überzeugung hier vortragen. Also optimistisch bin ich grundsätzlich nicht. Das liegt bei uns auch in der Familie, würde ich sagen. Aber daher auch die Traurigkeit auf Facebook. Ja, aber so verzweifelt, dass ich aufgeben würde, bin ich wiederum auch nicht. Also irgendwas zwischen verzweifelt und realistisch, würde ich sagen.